Abschnitt 15 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel, Teil 2. Mit den passenden Erholungspausen für die alte Dame an seinem Arme, der das Atmen Beschwerde machte, geleitete er die Versammlung direkt nach dem obersten Stock des Hauses. Auf dem Korridor machte er inmitten seiner Besucher Halt, wies mit der Hand auf die bezifferten Türen zu beiden Seiten und forderte das Publikum auf, ganz nach Lust und Belieben eines oder sämtliche der Gemächer in Augenschein zu nehmen. Nummer 1 bis 3, meine Damen und Herren, begann der Doktor, bezeichnen die Schlafzimmer des Wärterpersonals. Nummer 4 bis 8 sind die Zimmer für Patienten aus den ärmeren Klassen, die ich zu Bedingungen aufnehme, welche lediglich meine Kosten decken, nichts weiter. Für solche ärmere Personen unter meinen leidenden Mitmenschen sind persönliche Frömmigkeit und die Empfehlung zweier Geistlicher zur Aufnahme unerlässlich. Das die einzigen Bedingungen, die ich stelle, aber auf ihnen bestehe ich. Bitte beobachten Sie, dass alle Zimmer ventiliert und sämtliche Bettstellen von Eisen sind, und bemerken Sie gütigst, während wir wieder in das untere Stock hinabsteigen, dass die Tür dort im Notfall jede Verbindung zwischen der dritten und der zweiten Etage abschließt. Die Zimmer dieser letztern sind, mit Ausnahme meiner eigenen, ganz für die Aufnahme von weiblichen Kranken bestimmt. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die größere Empfindlichkeit oder Empfindungsfähigkeit der weiblichen Konstitution im Hinblick auf die größere Reinheit und freiere Zirkulation der Luft die höhere Lage des Schlafzimmers erheischt. Hier befinden sich die Damen unmittelbar unter meiner Behandlung, während mein Assistenzarzt, dessen Ankunft ich in 8 Tagen erwarte, für die Herren im untern Stocke sorgt. Bemerken Sie wieder beim Hinabsteigen in diese untere oder erste Etage eine Tür, welche außer mir und dem Hilfsarzte jedermann einen Verkehr zwischen diesen beiden Stockwerken des Nachts unmöglich macht. Und nun, wo wir die Herrenstation der Anstalt erreicht und Sie Ihre Einrichtung kennengelernt haben, gestatten Sie mir, Sie in mein System selbst einzuweihen. Ich kann Ihnen gleich ein praktisches Beispiel davon geben, indem ich Ihnen ein unter meiner speziellen Leitung ausgestattetes Zimmer zeige, das ich für die Behandlung der kompliziertesten Nervenleiden und Nervenzerrüttungen bestimmt habe, die etwa meiner Obhut anvertraut werden. Er öffnete die Tür eines am Ende des Korridors gelegenen, mit Nummer 4 bezifferten Zimmers. »Sehen Sie hinein, meine Damen und Herren«, sagte er, »und wenn Sie etwas bemerken, was Ihnen auffällt, so erwähnen Sie es gefälligst.« Der Raum war nicht sehr groß, ein breites Fenster aber machte ihn sehr hell. Komfortabel möbliert als Schlafzimmer unterschied er sich sonst von anderen Zimmern ähnlicher Art bloß in einem Punkte: er hatte keinen Kamin. Auf ihre betreffende Frage wurden die Besucher bedeutet, dass das Zimmer im Winter mittels heißen Wassers geheizt werde, und dann gebeten, wieder auf den Korridor hinauszutreten, um sich unter sachverständiger Belehrung mit der besonderen Einrichtung des Raumes bekannt zu machen, die ihnen allein entgehen dürfte. »Zuvörderst, meine Damen und Herren«, sagte der Doktor, »ein Wort buchstäblich, nur ein Wort über Nervenstörung im Allgemeinen. Wie pflegt die Behandlung vor sich zu gehen, wenn, setzen wir den Fall, Seelenleiden ihre körperliche Gesundheit untergraben hat und sie sich an ihren Arzt wenden? Er sieht sie, hört sie und verschreibt ihnen zweierlei: ein Rezept auf dem Papiere, das in der Apotheke bereitet wird, und ein anderes mündlich in dem glücklichen Momente, wo sie ihm sein Honorar bezahlen. Dies letztere besteht in der allgemeinen Empfehlung, sich nicht aufzuregen. Mit diesem vortrefflichen Rate verlässt sie der Doktor und ersucht sie, sich nur aller weiteren Sorgen wegen ihres Leidens zu entschlagen, bis er wiederkommt. Da tritt jetzt mein System ein und hilft Ihnen. Wenn ich sehe, es ist notwendig, dass sie sich geistig ruhig verhalten, so packe ich den Stier bei den Hörnern und verrichte das Erforderliche für sie. Ich versetze sie in eine Sphäre der Tätigkeit, wo die 10.000 Kleinigkeiten, welche nervöse Leute zu Hause irritieren, ausdrücklich berücksichtigt und aus dem Wege geräumt sind. Undurchdringliche moralische Bollwerke sind aufgerichtet zwischen dem Ärger und ihnen. Finden Sie mir hier in diesem Hause eine Tür, die knarrt, wenn Sie kommen. Finden Sie mir einen dienstbaren Geist in diesem Hause, der mit dem Teegeschirr klappert, wenn er es abräumt. Entdecken Sie mir kläffende Hunde, krähende Hähne, hämmernde Arbeiter, schreiende Kinder hier, und ich mache mich verbindlich, morgenden Tages mein Sanatorium zu schließen. Sind solche Störungen nervösen Personen etwa angenehme Unterhaltungen? Fragen Sie einmal bei Ihnen nach. Können Sie dergleichen Störungen zu Hause entgehen? Fragen Sie einmal, wird nicht ein 10 Minuten langes Hundegebell oder Kindergeheul alles wieder in Frage stellen, was eine monatelange ärztliche Behandlung dem Nervenleidenden etwa genützt hat? Kein kompetenter Arzt in England wird dies zu leugnen wagen. Auf diesen einfachen Grundsätzen basiert nun mein System. Meiner Ansicht nach ist die ärztliche Behandlung der Nervenleiden bloß ein Unterstützungsmittel für die moralische. Diese moralische Behandlung aber finden Sie hier bei mir. Diese moralische Behandlung, wie sie den ganzen Tag hindurch unablässig praktiziert wird, folgt dem Kranken in sein Schlafzimmer des Nachts und beschwichtigt, stärkt und heilt ihn, ohne dass er selbst gewahr wird. Sie sollen sogleich erfahren, wie. Der Doktor pausierte, um zu verschnaufen, und sah sich zum ersten Male, seit seine Besucher bei ihm waren, nach Miss Gould um. Zum ersten Male mischte sie ihrerseits sich unter die Anwesenden und sah ihn wieder an. Nach einem kurzen Hüsteln fuhr der Doktor fort. »Nehmen Sie an, meine Damen und Herren, mein Kranker sei soeben erst in die Anstalt gekommen. Sein Geist ist nichts als ein Chaos von nervösen Einbildungen und Kapricen, die seine Angehörigen und Freunde bei bestem Willen unbewusst genährt und gereizt haben. Sie haben sich zum Beispiel des Nachts vor ihm gefürchtet, haben ihn gezwungen, jemand im selben Zimmer mit ihm schlafen zu lassen oder ihm verboten, seine Tür zu verschließen, um im Notfall zu ihm kommen zu können. Den ersten Abend nun sagt er zu mir, »Hören Sie, ich will niemand mit in meinem Zimmer haben.« »Gewiss nicht. Meine Tür muss ich verschließen dürfen.« »Versteht sich von selbst. Er geht hinein, verschließt seine Tür und ist besänftigt und beruhigt, weil man ihm seinen Willen gelassen, dem Vertrauen wie dem Schlafe zugänglich.« »Alles gut und schön, werden Sie sagen. Allein gesetzt, es passiert ihm etwas, er hat einen Krampfanfall oder dergleichen in der Nacht. Was dann?« »Sie werden es sehen.« »Hallo, mein junger Freund«, rief der Doktor plötzlich den schläfrigen kleinen Knaben anredend, »wir wollen einmal miteinander spielen. Du sollst der arme, kranke Mann sein und ich bin der gute Doktor. Geh da in das Zimmer hinein und mache die Tür zu.« »Schön, das ist ein braver Junge. Hast du zugeschlossen?« »Sehr gut. Glaubst du, dass ich zu dir kommen kann, wenn ich will?« »Ich warte hübsch, bis du eingeschlafen bist, dann drücke ich auf diesen kleinen weißen Knopf hier, der im Muster der Tapete verschwindet. Geräuschlos schiebt sich drinnen der Riegel des Schlosses zurück und ich gehe ins Zimmer, so oft ich eben Lust habe.« »Ganz so geschieht es mit dem Fenster. Mein kapriziöser Kranker will es des Nachts nicht öffnen, wenn es vielleicht gut für ihn wäre. Machen Sie es zu, lieber Herr, unter allen Umständen, sage ich ihm freundlich, und sobald er schläft, ziehe ich an dem in der Ecke der Wand verborgenen Griff, und leise geht das Fenster auf, wie Sie sehen. Nehmen wir jetzt an, der Patient gefällt sich gerade im Gegenteil in der Caprice, das Fenster während der Nacht nicht schließen zu wollen. Lassen Sie ihn nur machen. Wenn er in seinem Bette liegt, ziehe ich an einem anderen Griff, dem hier, und geräuschlos und im Nu fällt das Fenster zu. Nichts, was ihn reizt, meine Damen und Herren, absolut nichts, was ihn reizen kann. Doch ich bin noch nicht fertig mit ihm. Trotz aller meiner Vorsichtsmaßregeln kann es geschehen, dass einmal eine epidemische Krankheit ihren Weg in mein Sanatorium findet und die Luftreinigung des Krankenzimmers unerlässlich wird. Nun kann aber der Kranke außer seinem Nervenleiden noch mit anderen Übeln zu kämpfen haben, zum Beispiel mit asthmatischen Beschwerden. In dem einen Falle wird Räucherung, im anderen eine größere Zuführung von Sauerstoff ihm Erleichterung gewähren. Der typhöse Kranke sagt, ich will nicht im Rauche ersticken. Der Asthmatiker verliert den Atem bei dem entsetzlichen Gedanken, dass eine chemische Explosion im Zimmer losgehen soll. Geräuschlos räuchere ich den Ersten und ebenso geräuschlos oxygenisiere ich den Andern mittels eines einfachen Apparats, welcher außen in der Ecke hier angebracht ist. Ein hölzernes Futteral umhüllt ihn, zu welchem ich allein den Schlüssel habe, und durch eine Röhre kommuniziert er mit dem inneren Raum des Zimmers. Sehen Sie sich den Apparat an. Mit einem Blick auf Miss Gwilt schloss der Doktor den Deckel des hölzernen Kastens auf und enthüllte nichts Merkwürdigeres als einen großen Steinkrug, in dessen Korkstöpsel ein gläserner Trichter und ein mit der Wand kommunizierendes Rohr eingefügt waren. Mit einem abermaligen Blick auf Miss Gwilt schloss der Doktor den Deckel wieder zu und fragte so sanft wie nur möglich, ob man jetzt sein System verstände. »Ich könnte Sie noch«, nahm er wieder das Wort, als er seinen Besuch die Treppe hinabführte, »mit verschiedenen anderen Vorrichtungen der nämlichen Art bekannt machen, allein es wäre doch nur eine Wiederholung des bereits Gesehenen. Ein Nervenleidender, welchem man immer den Willen lässt, ist ein Nervenleidender, der sich niemals ärgert und aufregt, und ein Nervenleidender, welcher sich niemals ärgert und aufregt, ist geheilt.« »Da haben Sie meine Theorie in Nuke. Kommen Sie, meine Damen, und sehen Sie sich die Apotheke an. Erst die Apotheke und dann die Küche.« Von Neuem schlüpfte Miss Gwilt hinter die Besucher und wartete hier, das Zimmer, welches der Doktor geöffnet und den Apparat, den er aufgeschlossen hatte, fest ins Auge fassend. Ohne dass ein Wort zwischen den beiden gefallen wäre, hatte sie ihn abermals verstanden. So gut, als wenn er es ihr ausdrücklich eingestanden hätte, wusste sie, dass er ihr schlau die erforderliche Versuchung in den Weg führte, vor Zeugen, die, falls etwas Ernstliches passierte, den anscheinend so unschuldigen Vorgang bekunden konnten. Der Apparat, ursprünglich konstruiert, um den medizinischen Schrullen des Doktors zu dienen, konnte offenbar noch andere Zwecke erfüllen, von welchen sich dieser selbst bis jetzt wahrscheinlich nichts hatte träumen lassen. Und jedenfalls wurde ihr, noch ehe der Tag vorüber, dieser andere Gebrauch im rechten Momente vor dem rechten Zeugen offenbart. »Diesmal wird Armadill sterben«, sagte sie zu sich selbst, als sie langsam die Treppe hinabging. »Durch meine Hand wird ihn der Doktor umbringen.« In der Apotheke gesellte sie sich wieder zu den Besuchern. Alle Damen bewunderten die Schönheit des altertümlichen Schrankes und in natürlicher Folge wollten alle sehen, was darin war. Nachdem er erst einen raschen Blick auf Miss Gwilt geworfen hatte, schüttelte der Doktor gut gelaunt den Kopf. »Es ist nichts darin«, sagte er, »was Sie interessieren kann, nichts als armselige kleine Flaschen mit den in der Medizin gebräuchlichen Giften, die ich unter Schloss und Riegel halte. Kommen Sie lieber in die Küche, meine Damen, und beehren Sie mich unten mit Ihrem Rate über die Haushaltungsangelegenheiten.« Während die Gesellschaft durch das Vorhaus schritt, warf er abermals einen Blick auf Miss Gwilt, welcher deutlich sagte, »Warten Sie hier!« Im Verlauf einer weiteren Viertelstunde hatte der Doktor seine Ansichten über Küche und Diät entwickelt, die Besucher, gebührend mit Prospekten versehen, verabschiedeten sich von ihm an der Tür. »Wirklich ein geistiger Genuss«, sprachen sie zueinander, als sie, eine schmuckgekleidete Prozession, aus dem Gittertor strömten. »Und was für ein ausgezeichneter Mann!« Zerstreut vor sich hin summend kehrte der Doktor zur Apotheke zurück und vergaß ganz, dass Miss Gwilt in einer Ecke der Halle auf ihn wartete. Nach kurzem Zaudern folgte sie ihm. Der Gehülfe war im Zimmer, im Augenblicke erst von seinem Herrn beschieden, als sie eintrat. »Doktor«, sagte sie, kalt und mechanisch, als wenn sie eine eingelernte Lektüre aufsagte, »wie die anderen Damen hätte ich sehr gern gesehen, was in ihrem hübschen Schranke ist. Wollen Sie jetzt, wo die anderen fort sind, mir nicht zeigen, was sich darin befindet?« Der Doktor lachte in seiner angenehmsten Weise. »Die alte Geschichte«, sprach er, »Blaubarts verschlossene Kammer und Weiberneugier. Bleiben Sie, Benjamin, bleiben Sie. Meine liebe Dame, welches Interesse können Sie denn an einer Arzneiflasche nehmen, weil diese eben zufällig eine Giftflasche ist?« Zum zweiten Male sagte sie ihre Lektüre auf. »Es interessiert mich, mir die Flaschen zu besehen«, entgegnete sie, »und dabei zu denken, welche furchtbaren Dinge sie anrichten könnten, wenn sie in mancher Leute Hände kämen.« Mit einem mitleidigen Lächeln sah der Doktor seinen Gehülfen an. »Wundersam, Benjamin«, sagte er, »der unwissenschaftliche Geist fasst selbst unsere Arzneien romantisch auf.« »Meine Verehrte«, wandte er sich wieder an Miss Gwilt, »wenn nur das Gift und das Unheil, welches es stiften könnte, Sie an der Sache interessieren, so brauche ich Ihnen nicht erst meinen Schrank aufzuschließen. Sie brauchen sich nur in den Regalen umzusehen, die rund um das Zimmer laufen. In diesen Flaschen befinden sich alle möglichen medizinischen Flüssigkeiten und Substanzen, die an sich meist harmlos und nützlich in Verbindung mit anderen Substanzen und anderen Flüssigkeiten so grässliche und tödliche Gifte werden können, wie nur irgendeins, das ich dort unter Schloss und Riegel halte.« Sie sah ihn einen Augenblick an und schritt dann auf die andere Seite des Zimmers hinüber. »Zeigen Sie mir eins«, bat sie. Noch immer gut gelaunt lächelnd willfahrte der Doktor seiner Nervenkranken. Er wies auf die Flasche, aus der er gestern im Stillen die Flüssigkeit ausgegossen und die er mit einer die Farbe sorgfältig nachahmenden Mixtur seiner eigenen Fabrikation wieder gefüllt hatte. »Sehen Sie die Flasche dort?«, fragte er, »die dicke, runde, behaglich aussehende Flasche? Auf den Namen der Flüssigkeit darin kommt es nicht an. Wir halten uns an die Flasche und unterscheiden sie, wenn Sie so wollen, von anderen durch einen Namen unserer eigenen Erfindung. Wie wäre es, wenn wir sie unseren starken Freund nennten?« »Vortrefflich. Unser starker Freund ist an sich eine ganz harmlose und nützliche Arznei. Tag für Tag wird er in der ganzen zivilisierten Welt Zehntausenden von Patienten verordnet. Er hat noch keine romantische Rolle vor Gerichtshöfen gespielt, noch kein atemloses Interesse in Romanen erregt, noch nicht auf der Bühne die Zuschauer in Schrecken gesetzt. Da ist er ein unschuldiges, harmloses Geschöpf, das niemand die Notwendigkeit auflegt, ihn hinter Schloss und Riegel zu legen. Bringen Sie ihn aber mit etwas anderem in Berührung, machen Sie ihn mit einer gewissen gewöhnlich mineralischen Substanz bekannt, die aller Welt leicht zugänglich ist, nehmen Sie etwa 6 Dosen von unserem starken Freund und gießen Sie diese in Zwischenräumen von ungefähr 5 Minuten nacheinander auf die Mineralstückchen, die ich eben erwähnte. Bei jedem Aufguss werden Mengen kleiner Blasen entstehen. Fangen Sie nun das Gas dieser Blasen auf und führen es in ein verschlossenes Zimmer über. Wenn auch Simson selbst in diesem verschlossenen Zimmer wäre, unser starker Freund wird ihn in einer halben Stunde töten, wird ihn langsam töten, ohne dass er etwas sieht, ohne dass er etwas riecht, ohne etwas anderes zu fühlen als Schläfrigkeit, wird ihn töten und dem Kollegium der Ärzte nichts erzählen, wenn es seine Totenschau abhält, nichts weiter, als dass er am Schlagfluss oder Lungenlähmung gestorben ist. Was meinen Sie, meine liebe Dame, klingt das nicht geheimnisvoll und romantisch? Interessiert Sie jetzt unser harmloser, starker Freund nicht ganz ebenso, als erfreute er sich der nämlichen, fürchterlichen Popularität wie Arsenik und Strychnin, die ich dort im Schranke eingeschlossen habe? Denken Sie nicht, dass ich übertreibe. Denken Sie nicht, dass ich eine Geschichte erfinde, um sie loszuwerden, wie die Kinder sagen. Fragen Sie Benjamin da, sagte der Doktor an seinen Gehülfen appellierend, während seine Augen Miss Gwilt fixierten. Fragen Sie Benjamin, wiederholte er und legte auf die folgenden Worte den stärksten Nachdruck. Fragen Sie, ob 6 Dosen aus jener Flasche von 5 zu 5 Minuten aufgegossen unter den Ihnen erörterten Bedingungen nicht die Wirkung hervorbringen würden, die ich Ihnen geschildert habe. Der Apotheker, der Miss Gwilt aus der Ferne bescheiden bewunderte, stand errötend auf, offenbar geschmeichelt von der kleinen Aufmerksamkeit, die ihn mit in das Gespräch gezogen hatte. »Der Herr Doktor hat ganz recht, Madame«, redete er unter seiner besten Verbeugung Miss Gwilt an. »Das erzeugte Gas würde in einer halben Stunde vollkommen seine Schuldigkeit tun und«, setzte er hinzu, um seinerseits einige chemische Kenntnisse an den Tag legen zu können, »das nach Ablauf einer halben Stunde ausgeströmte Volumen des Gases würde, wenn ich mich nicht täusche, Sir, in weniger als 5 Minuten schon jedem gefährlich werden, der das Zimmer beträte.« »Ohne Zweifel, Benjamin«, entgegnete der Doktor, »für jetzt aber, denke ich, haben wir genug der Chemie gehabt«, wandte er sich an Miss Gwilt. »So sehr mir am Herzen liegt, Verehrteste, jeden Ihrer selbstflüchtigen Wünsche zu befriedigen, erlaube ich mir doch, ein erfreulicheres Thema vorzuschlagen. Ich dächte, wir verließen die Apotheke, ehe sie Ihrem forschenden Geiste noch andere Fragen eingibt. Nein? Sie wollen ein Experiment sehen? Sie möchten gern sehen, wie die kleinen Blasen erzeugt werden? Gut, gut, da ist nichts Arges dabei. Wir wollen Mrs. Armadale die Blasen zeigen«, fuhr er im Tone eines Vaters fort, der einem verzogenen Kinde den Willen tut. »Sehen Sie, ob Sie ein paar Stücke von dem, was wir brauchen, finden können, Benjamin. Ich glaube wohl, die Arbeiter, die nachlässigen Burschen, haben etwas der Art im Hause oder im Garten zurückgelassen.« Der Hausapotheker ging aus dem Zimmer. Sobald er den Rücken gewandt hatte, begann der Doktor mit dem Gebaren eines Mannes, der etwas eilig braucht und nicht gleich weiß, wo er es suchen soll, an verschiedenen Stellen der Apotheke eine Reihe von Kästen auf- und zuzuschließen. »Gott im Himmel«, rief er aus, plötzlich vor dem Kasten stehen bleibend, aus dem er gestern seine Einladungskarten herausgenommen hatte. »Was ist das? Ein Schlüssel? So wahr ich lebe, ein 2. Schlüssel zu meinem Räucherungsapparat oben. Ach, beste, beste, wie nachlässig ich werde«, sagte der Doktor sich rasch nach Miss Gwilt umdrehend. »Ich habe auch nicht die leiseste Ahnung von der Existenz dieses 2. Schlüssels gehabt. Ich würde ihn nicht vermisst haben, ich versichere Ihnen, ich hätte ihn nicht vermisst, wenn mir ihn jemand aus dem Kasten genommen hätte.« Ohne den Kasten zu verschließen oder das Schlüsselduplikat an sich zu nehmen, trippelte er geschäftig nach der anderen Seite des Zimmers. Schweigend hatte ihm Miss Gwilt zugehört, schweigend glitt sie an den Kasten, schweigend nahm sie den Schlüssel heraus und versteckte ihn in ihrer Schürzentasche. Der Apotheker brachte in einer Schüssel die gewünschten Steinbrocken. »Ich danke Ihnen, Benjamin«, sagte der Doktor, »gießen Sie gefälligst Wasser darauf, während ich die Flasche herunterhole.« Wie manchmal in den bestorganisierten Familien böse Zufälligkeiten eintreten, so überkommt oft die Ungeschicklichkeit die vollkommenst geschulten Hände. Als der Doktor die Flasche vom Regale herunternehmen wollte, entglitt ihm die Flasche und zerschellte auf dem Boden in Stücke. »Ach, meine Finger«, rief der Doktor in komischem Ärger, »wie kann mir so ein fataler Streich passieren? Doch, doch, es ist nun nicht mehr zu ändern. Haben Sie noch etwas davon, Benjamin?« »Nicht einen Tropfen, Sir.« »Nicht einen Tropfen«, wiederholte der Doktor. Meine beste Dame, wie kann ich mich bei Ihnen entschuldigen? Für heute hat meine Ungeschicklichkeit unser kleines Experiment unmöglich gemacht. Erinnern Sie mich daran, Benjamin, dass wir morgen wieder etwas bestellen, und bemühen Sie sich nicht, die Scherben aufzulesen. Einer hölzernen Diele und einem drohenden Wischlappen gegenüber ist unser starker Freund harmlos genug. Es tut mir so leid, so aufrichtig leid, dass ich in Ihnen vergebliche Erwartungen erregt habe.« Mit diesen Beruhigungsworten bot er Miss Gwilt den Arm und führte sie aus der Apotheke hinaus. »Sind Sie jetzt mit mir fertig?« fragte sie, als sie durch die Halle gingen. »Ach Gott, wie Sie das auffassen!« rief der Doktor aus. »Um 6 Uhr speisen wir zu Mittag,« setzte er in vollendeter Höflichkeit hinzu, als sie sich in schweigender Verachtung von ihm abwandte und die Treppe nach ihrem Zimmer hinaufstieg. Ende von Abschnitt 15, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. November 2023.